Eine neue Zeit mit einem erneuerten Volk ist da. Der gewaltige Krieg hat sie geschaffen. Ein Geschlecht, das in so ungeheurem Erleben bis in die letzten Fasern seiner Empfindungen erschüttert worden ist. Ein Volk, von dem ein ergreifendes Wort eines weltgrauen Dichters sagen konnte, dass sein ärmster Sohn auch sein getreuester war. Eine Nation, die es tausendfältig jeden Tag erfahren hat, dass nur gesamte Kraft die äußere Gefahr bestehen und überwinden kann. Meine Herren, das sind lebende Kräfte, die sich von keinem Parteiprogramm, weder von rechts noch von links, einzwängen oder aus ihrer Bahn werfen lassen. Überall, wo politische Rechte neu zu ordnen sein werden, da handelt es sich nicht darum, das Volk zu belohnen für das, was es getan hat. Diese Vorstellung ist mir immer als geradezu entwürdigend erschienen. Sondern es handelt sich ausschließlich darum, den richtigen politischen und staatlichen Ausdruck für das zu finden, was dieses Volk ist. Gewaltige politische, geistige, wirtschaftliche, soziale Aufgaben stehen uns nach dem Kriege bevor. Lösen können wir sie nur, wenn die gesamte Kraft, deren Zusammenfassung uns allein befähigt, diesen Krieg zu bestehen, wenn diese Kraft auch im Frieden fortwirkt, wenn hier die Bahnen geschaffen werden, in denen sie frei und freudig mitwirken kann. Das regelt sich nicht nach Parteischablonen. Das ist eine Forderung der inneren Stärke unseres Staates. Und diese Forderung wird sich durchsetzen.